41. Mit der gleichen Folgerichtigkeit und Unbeirrbarkeit, mit der Zion das ihm Gemäße dem Deutschen aufzwingt, weiß er selbstverständlich auch alles Unpassende von seinem gut dressierten Zögling fernzuhalten. Einige Beispiele für solche aus dem Geistesleben geradezu ausgeschaltete Bücher findet der Leser im Anhang unter der Überschrift »Bücher, die man nicht bespricht«. Natürlich ließe sich die Zahl derartiger inhibierter und auf den zwar nicht offiziell geführten, aber darum umso nachhaltiger wirksamen jüdischen Index gesetzter Schriften beliebig vermehren. Heute, wo das Judentum den literarischen Betrieb ganz und gar in Händen hält und alle Dichter und Schriftsteller, die Erfolg haben wollten, sich unter die Oberhoheit der Vermittlerklicke jeglicher Art zu beugen hatten, lässt sich schwer feststellen, wie viele Geister sich nicht unterordnen wollten, es gegeben habe, dieweil wir ja nur von solchen wissen und erfahren, die es getan haben, und die Kenntnis nie erschienener Werke und unterdrückter Begabungen sich begreiflicherweise unserer Einsicht entzieht. Das wichtige Ziel Zions ist nun aber, eine geistige Atmosphäre der nun kommenden Generation zu schaffen, in welcher ganz einfach diejenigen, die eines unmodernen, lebendigen, fassenden Geistes wären, nicht gedeihen können, so dass geradezu automatisch nur Zion-gemäße Begabungen überhaupt auf den Plan treten können. Abermals müssen wir auf das Dringlichste auf unsere Schrift Wort und Leben hinverweisen, in welcher der Unterschied lebendigen und entlebendigten Wortes und dementsprechender schöpferischer Begabung dargelegt wird. Was hier ergänzend und von Grund auf das ganze Problem verändernd hinzuzutreten hat, ist die Erkenntnis des Eingreifens beweglichen Geistes zum Zwecke der Invertierung des bereits vorliegenden sekundären Geistes, welche Invertierung zum Sturze, zur Wurzellosigkeit, zur leichten Verschiebbarkeit des entlebendigten und nichts mehr fassenden Geistes hinführt. Galt uns in jener Schrift, sowie namentlich in dem Dialoge der Dichter und der Denker, sowie in den bewusst verfertigten, invertierten, gereimten und rhythmischen Wortzusammenkünften die Visionen des Arthur R. von Retzenau, der inverse Wortjongleur noch als Schwindler und Hochstapler schlechthin, so sehen wir heute derartige Bestrebungen in ganz neuem, verändertem Lichte. Denn wo wir wissen, dass es der Weisen von Zion innigstes Bestreben ist, den Deutschen um die fassende Kraft seines Blickes, Gedächtnisses, also Wortes zu bringen, erscheint uns mit einem Male dieses Überhandnehmen inverser Wortakrobatik als ein planmäßig von Zion betriebener Vergiftungsvorgang am deutschen Geiste. Und während der entartete und entlebendigte Arier schließlich und endlich bei aller Rücksichtnahme auf die Schuldlosigkeit seines traurigen Entlebendigseins vom Standpunkt des Gesunden und Lebendigen unweigerlich als Schwindler und Hochschnabler abgelehnt werden muss, ist das scheinbar analoge Gebaren so mancher jüdischer Dichterlinge unbedingt als bewusster Zionismus zu bezeichnen. Denn die Beziehung des Beweglichen zum Worte ist eine derartige, dass ja hier keinerlei Entartung vorzuliegen braucht, um das Wort zu anderem zu gebrauchen als zum Ausdrucke inneren Erlebens. Und wo ja das Wort im Handelsbetriebe, in der Politik und wo immer es in den Dienst psychagogischer Künste von Zion gestellt sein mag, gemeiniglich ohnehin nur verwendet wird zum Zwecke der Vergewaltigung und Irreführung des Behandelten, was Wunder, dass es dort, wo es im eigensten Bereiche gleichsam um sich selber betrügen soll, einfach im Sinne der drehenden Bewegung, der Fixigkeit und schamlosen Fingerfertigkeit des verwirrenden Durcheinanders verdreht, verwirbelt und verwendet wird. So ist denn beim Juden dasselbe Phänomen, das beim Arier Inversion und Leben zerstörende Entartung bedeutet, ganz einfach ureingeborene Verwendung fix und fertiger Gegebenheiten zu altgewohnter Entfaltung einer uns wohlvertrauten Überlegenheit. Und was mit derartiger ehrlicher Schwindeldichterei erreicht werden kann, wenn nur die Schavrusse in gutem Zusammenarbeiten ihre zahlreichen Männer stellt und die Dichtung von ihrer Kritik und die Kritik von ihrem Publikum in Empfang genommen wird, das wird denn nun auch pünktlich erreicht. Eine literarische Richtung wird geboren, ein Dichterkreis wird gebildet und ein heranwachsendes Geschlecht kann planmäßig gelähmt und vergiftet werden. Je weiter aber die Entlebendigung vorrückt, je weniger besagte Wortzusammenkünfte mit Leben und Erlebnis zu tun haben, desto mehr und nachhaltiger wird Zions Zweck gefördert, den Zusammenhang zwischen Wort und Leben zu zerschneiden und das Bedürfnis der vom primären Welterleben zur Wortkunst hin- und herspielenden, fixierenden Kontrolle als Wertmesser beim Genusse einer Dichtung zu beseitigen und auszuschalten. Wo aber der Mensch vom erlebten Innenbesitz zum Wortgebilde hin und wieder fixiert und nur dort ein Wortgebilde billigt und gelten lässt, wo es im Entstehungszusammenhang mit lebendigem Auftritt und begriffen wird, da ist der Bereich des fassenden Geistes, wo es aber hingegen gelingt, ein Geschlecht heranzubilden oder besser gesagt herunter zu verbilden, das sich an Wortphantomen ergötzt und bis zum Rausche besudelt, ohne im fixatorischen Halt und Stütze gegen die zerstörende Wirkung solchen Worttaumeltrankes zu finden, da ist das wirbelige Drehbereich des beweglichen Geistes und da kann Zions Weltherrschaft sich ungehindert entfalten. Geht diesem Vernichtungswerke aller fassender Kraft im Inneren auch die äußerliche Vernichtung alterwerbter Kulturgüter eines Volkes Hand in Hand, gelingt es Zion nicht nur fassenden Geist zu verdrehen, sondern auch die Geistesschätze eines Volkes von der Bildfläche verschwinden zu lassen, siehe Russland, aber auch die großen Reiche des Altertums, dann setzt jenes Manöver ein, für das einen modernen Ausdruck für geistige Entwendung zu gebrauchen, völlig verfehlter Maßstab und mangelnde Einsicht in das tiefere Wesen solches Prozesses wäre. Denn Plagiat wäre denn doch ein falsches und die Wüsten- und Räubergewohnheiten Zions wenig kennzeichnendes Wort. Denn wenn ein moderner Dichter zionistischen Gepräges etwa aus wenig bekannten Geistesschätzen älterer Zeiten hin und wieder die eine oder andere Kostbarkeit als eigenes zutage fördert, so ist hier, wo einfach in guter Tradition altererbte Weisheit und Sitte sich entfaltet, das Wort Plagiat, das geistiges Eigentum zur Voraussetzung hat, ganz und gar nicht am Platze. Denn wenn wir wissen, dass die Völker der Erde mit allem, was sie haben, von dem auserwählten Volke von seinem Jehova großmütig zur Nutznießung preisgegeben sind, da wird doch keiner von Diebstahl zu reden, die törichte Vermessenheit haben. Und das Einzige, was wir etwa Herrn Georg Kulka, der mit wenigen diskreten Änderungen eine mit Unrecht vergessene Schrift Jean Pauls unter eigenem Namen veröffentlichte, vorzuwerfen haben, wäre nur, dass er etwas vorzeitig sein ansonsten frommes und gottesfürchtiges Beginnen vorgenommen hat.